Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Dienstleiterin Ersin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung? Ist das in Ordnung für Sie? Ja, natürlich, Frau Doktor. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie denn? Ja, ich heiße Christina Schmolinski. Christina Schmolinski. Ja, Schmolinski. Schmolinski. Frau Schmolinski, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Christina Schristina. INA, okay. Ja, Schmolinski Schmalinski. Okay. Schmalinski, okay. Schmolinski. Schmo. MA oder MO? MO. MO, okay. MO. Ja. Okay, Schmalinski. Frau Schmalinski, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 75, Frau Doktor. 75, okay. Ja. Und wann sind Sie genau geboren, Frau Schmalinski? Ja, 1. April 1950. Okay. Ja. Wissen Sie, wie groß Sie sind und wie viel wiegen Sie? Ja, ich wiege ungefähr 72 Kilogramm. Mhm. Und ich bin 1,65 Meter groß. 65. Okay. Ja. Wie heißt Ihre Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Herr Hans Müller. Hans Müller. Okay. Ja. Vielen Dank für diese Informationen, Frau Schmolenski. Und was für Sie heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Frau Doktor, normalerweise treibe ich sehr oft Sport. Ich Sport. laufe gerne und ich habe alle Sportarten gemacht, aber seit 6 Monaten kann ich nicht Sport treiben. 6 Monate. Ja, weil ich Knieschmerzen habe. Knieschmerzen. Ja. Etten Sie ähnliche Beschwerden früher? Oder Manchmal hatte ich, aber seit 6 Monaten habe ich echt Knieschmerzen. Ich kann nicht besonders runtersteigen. Wenn ich steige runter, habe ich sehr schlecht Knieschmerzen und ich kann nicht laufen. Zuerst waren die Schmerzen nicht schlecht, aber Verlauf der Zeit sehr schlimm geworden. Okay. Jede Nacht wache ich auf wegen Schmerzen. Ja, okay. Haben Sie Schlafprobleme auch? Ja, wegen Schmerzen, ja. Ich wache auf wegen Knieschmerzen. Okay, ich möchte fragen, haben Sie diese Schmerzen beim Belastung oder in Ruhe auch? Jetzt seit einem Monat habe ich auch in Ruhe. Aber ja, vor 6 Monaten nur bei Belastung hatte ich Schmerzen, aber jetzt alles sind schief gelaufen für Okay, ja, mich. ich verstehe. Es ist sehr schwer nicht Sport zu treiben. Ja, das ist sehr schlecht für mich. Ja, ich werde Ihnen helfen, Frau Schmoske. Bitte machen Sie keine Sorgen. Sie haben Knieschmerzen. Und Ja. jetzt haben Sie Knieschmerzen? Ja, habe ich jetzt auch Ja, okay. Knieschmerzen. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wobei eine Ja. der Lachte 10 sehr starke Schmerzen entspricht. Ja, jetzt sitze ich, deswegen mein Schmerzen ist vielleicht 6, aber bei Belastung habe ich 8 oder 9. Die Schmerzen sind 8 oder 9 bei Belastung. Besonders Beim Runtersteigen, Trepper Runtersteigen, das ist sehr schlecht, ich kann sagen, ja. Okay. Strahlen schmerzen irgendwohin aus? Ne, Ja, Oberschenkel. ich spüre besonders in der Knie, aber ja, manchmal Wade fühle ich, manchmal Oberschenkel, aber vorne fühle ich Schmerzen. Vorne, okay. Haben Sie Taubheitsgefühl oder Kribbeln beim am Bein oder Sehe? Nein, ich fühle mich nicht Taubheitsgefühl oder Kribbeln habe ich nicht. Okay, haben Sie oder ist Ihnen eine kraftlos wenig Kraft am Bein oder am Finger? Ja, Ja, kraftlos habe ich nicht, aber meine Bewegung eingeschränkt. Ja, ich kann nicht gut laufen, deswegen das ist ja, schlimm für mich. Okay. Ist Ihnen eine Hautveränderung, zum Beispiel kalte Haut oder eine blau farbig am Bein oder am Knie aufgefallen? Ja, nicht. Nein, habe ich kein Kaltgefühl. Manchmal fühle ich ein bisschen überwärmt. Überwärmt. Okay, manchmal. Manchmal, nicht oft und ja. Haben Sie für diese Beschwerden früher beim Arzt aufgesucht? Ja, habe ich in meinen Hausarzt besucht und er hat mir Ibuprofen und Paracetamol und einen Salbe geschrieben. Aber jetzt hilft mir nicht. Vor 6 Monaten die Salbe und die Medikamente hat mir geholfen. Aber jetzt leider hat mir ja hilft mir nicht. Ich kann sagen. Okay. Haben Sie Ja, eine Frau Doktor, in der Nacht auch habe ich Schmerzen. In der Nacht, das ist sehr schlimm. Okay. Haben Sie andere Begleitsymptome, zum Beispiel haben Sie Fieber oder Schüttelfrost Ja, nach habe ich nicht Fieber oder Schüttelfrost, aber Schweiß? manchmal fühle ich Überwärmung in der Knie. Okay, ja. Ja, ich verstehe. Besonders wenn es regnet, spüre ich Schmerzen mehr als sonst, wenn es regnet. Ja, okay. Wenn es regnet, mehr Schmerzen. Ja, ich fühle mehr als sonst. Okay. Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Nein, habe ich kein Übelkeit. Haben Sie Nachschweiß? Nachschweiß, nein, habe ich nicht. Aber meine beide Knie sind ein bisschen dick geworden, wie geschwollen. Ich weiß nicht, aber ein bisschen dick geworden. Seit was? Ja, seit 3 Monaten vielleicht. 3 Monate? Okay. Ja. Georden. Wie Flüssigkeit in der Knie gesammelt. Ich weiß nicht, aber Okay. Ja, ich verstehe. Dankeschön für diese Information. Haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich ab oder zu genommen? ja, ich kann nicht gut bewegen, deswegen habe 3 Kilo zugenommen in letzten 6 Monaten. Ich Okay. kann nicht Sport treiben. Normalerweise ich laufe gerne und ich jogge und ja, aber ich kann nicht diese Sport Orten machen, deswegen habe ich zugenommen. Okay, hatten Sie einen Unfall oder Verletzung in dieser innerhalb 6 Monate? Nein, habe ich vor 30 Jahren gefallen, aber vor 30 Jahren nur ich bin gefallen. Okay, ja, yeah, okay. Sehr gut. Haben Sie eine Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, nein, ist normal. Okay. Wie ist Ja, Ihr manchmal spüre ich oder leide ich an Verstopfung. Manchmal, nicht immer, manchmal. Haben Sie jetzt Verstopfung? Ja, ich habe jetzt Verstopfung. Wann war Ihre letzte Stuhl? Vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen. Ich gehe zum Klo 3 Mal pro Woche. Okay. Ja, ich kann nicht gut bewegen, deswegen mein Darm auch bewegt nicht, denke ich. Ja, Sie haben recht. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ja, Essen ich esse gerne. Sie? Okay. Sie essen gerne und essen Sie auch essen Sie Fleisch? Ja, ich esse gerne. Okay. Ja. Frau Christina, ist bei Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen sind bei Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt? Ja, mein Blutfettwerte sind erhöht Seit wann haben seit vielleicht 10 Jahren. 10 Jahren, okay. Und dagegen nehme ich Simvastatin 20 Milligramm am Abends. Okay. Und ja, Noch etwas. ein Teil des Dickdarms vor 8 Jahren entfernt. Okay, vor 8 Jahren. Ja, vor 8 Jahren entfernt. Und meine Mandeln wurde mit 8 Lebensjahr auch entfernt, als ich Kind war. 8. Mit 8 Jahren, ja. Noch etwas. Warum haben Sie eine Darm Operation gehabt? Haben Sie eine Entzündung? Ich verstehe nicht. Warum haben Sie eine Darm Operation gehabt? Ja, hatte ich einmal Blutung beim Stuhl und wurde eine Kolonoskopie durchgeführt und mein Arzt hat mir gesagt, dass ich Divertikulitis Evet. hatte. Ya Okay. deswegen Chirurg hat mein Dickdarm entfernt. Okay. Okay. Ja, ich verstehe. Gute Besserung. War das Komplikas war die Operation komplikationlos? Haben Sie Ja, hatte ich keine Probleme mehr. Sie haben Hochfettwerte und noch Ja. etwas. Nein, ich habe keine andere Beschwerden. Haben Sie Bluthochdruck oder Zucker Nein, oder nein, nein. Osteoporose? Nein, ich weiß nicht. Ich Knochen. habe keine andere Erkrankung. Ja. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein, bis auf Simvastatin? Manchmal spüre ich Aufstoß oder Magenschmerzen. Deswegen nehme ich manchmal Pantoprazol. Antaprazol. Wenn ich fettreiche Nahrung esse, nehme ich ein Pantoprazol. Okay. Haben Sie noch andere Operationen? Das ist bis auf eine Mandelentfernung oder Diktarmentfernung. Zweimal wurde ich operasyon yaptı. Yani Ja, nur zweimal ya. Wurde ich okay. operiert. Sind Sie Raherin, Frau Schomolinski? Ja, mit dem Rauchen habe ich vor 10 Jahren aufgehört. Vor Bevor, okay. ja, bevor habe ich ja 20 Jahre lang ein Schachtel Zigarette geraucht. Okay. Trinken Sie Alkohol auch? Ab und zu trinke ich Bier. Ab und zu Einmal oder was? zweimal pro Woche. Okay. Ein Flasch Bier oder? Ja, eine Flasche Bier. Okay. Ein oder zweimal pro Woche. Ja. Hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Das ist eine routinemäßige. Nein, nein, Frau Doktor, niemals. Okay. Früher haben sich viele Sport gemacht, Laufen oder andere. Ja. Wie oft hätten Sie diese Sport machen? Ja, dreimal, mindestens dreimal pro Woche Mhm. habe ich ja gelaufen, geschwommen und so weiter. Fahrrad gefahren bin ich. Okay. Haben Sie Husten oder Atemnot? Jetzt? Nein, habe ich nicht. Ja, jetzt. Oder Brustschmerzen? Nein, habe ich nicht. Haben Sie Halsrasen, Halsstolpen, Nein, ich spüre keine Herzstörung. Halsklopfen? Okay. Frau Schmolenski, sind Sie in Wechseljahr? Ich bin 75, Frau Doktor. Ja, ja. Vor 30 Jahren vielleicht, so 25 Jahren. 25, okay. Ja. Und gehen Sie regelmäßig zu Ihrem Frauenarzt zur Kontrolle? Ja, gehe ich regelmäßig. Aha. Einmal pro Jahr besuche ich meine Frauenärztin. Okay, alle ist in Ordnung. Alle ist in Ordnung. Ist Ja, alle in Ordnung? normalerweise alle sind in Ordnung. Ja. Okay. Frau Schomolunski, gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Ja, mein Vater und meine Mutter sind gestorben. Ja, es tut mir sehr leid. Warum? Wissen Sie? Ja, mein Vater ist plötzlich mit Brustschmerzen gestorben. Okay. Vielleicht mit Herzprobleme, ich weiß nicht. Aber meine Mutter an Lungenkrebs vor 30 Jahren gestorben. Und Haben Sie meine Schwester ist an Eierstockkrebs gestorben. okay. Und mein Bruder leider an Dickdarmkrebs. Okay. Es tut mir sehr leid. Und was machen Sie? Sie sind Rentnerin und früher was haben Ich Sie? war Lehrerin, Frau Doktor. Ich Okay. habe 35 Jahre gearbeitet als Ja, Lehrerin. sehr schön. Und sind Sie verheiratet oder leben Sie allein? Ja, ich bin jetzt allein. Mein Mann ist an Lungenkrebs gestorben. Ja, es tut mir sehr leid zu hören. Okay, haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Gott sei Dank, sie sind gesund. Okay. Na, sie sind gesund. Alle sind gestorben. Okay, sind Sie gegen allergisch etwas? Nein, ich habe keine Allergie. Okay, sind Sie vollständig geimpft? Ja. Waren Sie in letzter Zeit im Auto? Nein. Frau Schmulunski, ich habe keine weiteren Fragen und keine Zeit auch. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Nein, ich habe keine weitere Frage, Frau Doktor. Was planen Sie? Was planen Sie, Frau Schmulunski? Jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen und einige weitere Untersuchungen durchführen und Ihre Beschwerden mit meinem Oberarzt besprechen. Sobald alle Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen etwas Genaueres sagen. Bitte warten Sie mir in Untersuchungsraum und ich werde gleich zu Ihnen kommen. Okay, Frau Doktor, vielen Dank. Dankeschön, bitteschön. Okay. Okay, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen eine neue Patientin vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitteschön. Die Patientin heißt Christina Schomolonski, ist 75 Jahre alt, 1,65 Meter groß und wiegt 72 Kilogramm. Frau Schomolonski stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Monaten bestehender, zunehmender Kniegelenkschmerzen vor. Der Patient berichtete, die Schmerzen plötzlich aufgetreten, besonders beim Bewegung sich mit der Zeit verschlechtert haben. Die Schmerzintensität liegt beim Bewegung bis 8 bei 8 bis 9 von 10 und in Ruhe 6 bei 6 von 10 auf der Schmerzskala. Der Patient beschreibt die Schmerzen als eine stehende Schmerzen. Die Schmerzen strahlen in der Wade und Oberschenkel aus. Die Fragen nach Parästhesie, Paralysie und Parasie wurden verneint. Ja, wurden verneint. Der Patient hat diese Schmerzen besonders in der Nacht und deshalb hat sie Insomnie. Und sie gab an, dass die Schmerzen beim Regnen verschlimmert hat. Die Patientin klagte über seit 2 Monaten Schwellung, oder der Patient klagte über seit 3 Monaten. Die Patientin? Patientin klagte über seit 2 Monaten Ödeme am Bein und Erguss im Kniegelenk. Welche Seite hat diese Patientin Ödeme? Ja, beide Kniegelenk hat der Patient. Also bilaterale, ja? Ja, bilaterale Ödeme und Erguss an dem Bein. Die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Insomnie und eine Gewichtszunahme von 3 Kilogramm innerhalb von 6 Monaten und der Patient hat manchmal Verstopfung. Welcher Fachbegriff? Ja, Obstipation, Entschuldigung. Obstipation. Und die Patienten berichtet über Bewegungseinschränkungen bei der Bein aufgrund dieser Schmerzen. Besonders runtersteigen. Die Anvorerkrankungen leidet sie an Cholesterinämie seit 10 Jahren. Cholesterinämie seit 10 Jahren und sie nimmt dagegen Simvastatin 40 Milligramm abends. Und die Patientin nimmt bei Bedarf aufgrund Magenprobleme, Hiperkolesterolemie, ja, Magenprobleme, Pantoprazol ein und sie ist die Patientin hat vor 10 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Früher oder zuvor hat sie seit 20 Jahren 20 Zigaretten pro Tag geraucht. Sie trinkt eine Flasche Bier, ein Flaschenbier, ein Flasche Bier, ein bis zwei pro Woche. Drogenkonsum wurde verneint. Sie war sportlich bis 6 Monaten, aber sie hat keine Sport aufgrund dieser Beschwerden gemacht. In der Familienanamnese wurde angegeben, dass ihr Vater an vielleicht eine Herzkrankheit verstorben und ihre Mutter an Bronchialkarzinom verstorben. Und sie hat zwei Geschwister. Ihre Schwester hat Overkarzinom. Overkarzinom und ihr Bruder hat Kolonkarzinom. Sie ist Rentnerin. Früher hat sie als Lehrerin gearbeitet und sie ist verwitwet, hat zwei gesunde Kinder. Sie hat keine bekannten Allergie und sie ist vollständig geimpft. Reiseanamnese ist unauffällig. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Gonarthrose hin. Als Differentialdiagnosen kommen in Betracht. Eine Fraktur. Oder ja, nein, nicht Fraktur. Wie geht es gewinnen? Als Differentialdiagnosen kommen ja, Arthritis, eine septische Arthritis oder Rheumatoid Arthritis ja, periphere arterielle Verschlusskrankheit in Betracht. Zur Aufklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. Zuerst werde ich die Patienten körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung beurteile ich oder untersuche ich Durchblutung, Motorik und Sensibilität. Ich meine, ich mache eine Motorik und Sensorik, ja? ja, Motorik und Sensorik Untersuchung durchführen. Ich prüfe, ich kontrolliere periphere Pulse und ich inspiziere oder palpiere beide Beine über Hautveränderung, Kalte oder Überwärmung Haut und Hallo? warum? Hm. Meine Verdachtsdiagnose ist meine Differentialdiagnose ausschließen. PAVK. ja, ich würde alle Reflexes kontrollieren. Dann werde ich eine Röntgenaufnahme veranlassen. Röntgenaufnahme, ich meine eine Kniegelenk Unterschenkel. Ja, Unterschenkel und Kniegelenk Röntgenaufnahme veranlassen. Gegebenenfalls ich würde CT oder MRT besonders MRT veranlassen. Warum? Warum? Ja, die MRT für weichteile Gewebe oder weichteile Gewebe beurteilen. Ich würde eine MRT veranlassen. Um die mögliche Weichgewebepathologien Weiß. auszuschließen, ja? Ja. Okay. Als Differentialdiagnosen kann ich sagen, eine Metastasen oder Tumor kann sein. Oder Warum denken Sie so? der Patient hat die nein. Meine Differentialdiagnose ist Osteoporose, Arthritis und PAVK. Ich weiß. Okay. Meine Differentialdiagnosen so ausschließen, ich werde eine MRT und CT veranlassen. Okay, wir haben schon körperliche Untersuchungen gemacht, auch die apparativ-diagnostischen Methoden und Ja, so. Ja. Laboruntersuchung würde ich großes Blutbild, Entzündungsparameter, BSG, CRP einige rheumatoide Faktoren bestimmen lassen, Anka, Ana zum Beispiel. Die Leber und Nierenwerte und Elektrolytin und einige Vitamin Parameter, Vitamin B12 und Vitamin D bestimmen lassen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgenden Therapie vor. Ich möchte die Patienten stationär aufnehmen. Ich würde die Patienten stationär aufnehmen, um die weitere Untersuchungen durchführen und Behandlung zu optimieren. Ich würde die Patienten Analgetika verabreichen. Ja. Und başka. Ja, ich empfehle den Patienten Gewichtreduktion und auch Physiotherapie. Physiotherapie. Başka da. Falls die Patienten mit medikamentöse Therapie nicht gut empfehle ich oder schlage ich eine operative Therapie vor. Als operative Therapie kann mit Patienten eine Teile oder totale Knieprothese einsetzen oder machen. Başka da bir şey yok. Okay, was ist Konsil Ja, dediniz okay. buradan? Für diesen Patienten ortopädische Konsil anfordern und natürlich Geriatri oder burada var mı acaba? Fizyo psikiyatri var burada, yok herhalde. Hiç İnne görmedim. var mı? Fizik, ona ne diyorlar? Onu bilmiyorum bak. Rehabilitasyon o da ne? Hiç bilmiyorum yani hiç ya. Okey. Untersuchung empfehle ich dem Patienten nicht alleine bleiben. Deshalb kann die Patienten Unterstützung über eine Pflegeheim oder Pflegeheim oder und ich empfehle Pflegeheim. Okay. Und ich empfehle den Patienten Krankengymnastik auch. Gut, Physiotherapie und Krankengymnastik. Genau. Und Sie haben gesagt, dass Sie gegebenenfalls eine Arthroskopie durchführen würden. Könnten Sie bitte Arthroskopie aufklären? Ja, Arthroskopie ist eine Gelenkspiegelung, um die betroffenen Gelenk zu beurteilen. Mit Hilfe des Arthroskopie können wir sowohl Diagnostik oder die Arthroskopie ist sowohl therapeutisch als auch diagnostisch Untersuchung. Ich glaube. Ja. Und ja, eine ja wie vor der diese Untersuchung sollte die Patienten mindestens 6 Stunden Nahrungskarenz oder ne, Nüchtern sein, ja? nüchtern sein, ja, 6 Stunden nüchtern sein. Und diese Untersuchung ist schmerzhaft. Deshalb wir machen eine örtliche Betäubung oder nein, nicht örtliche Kursenarkose, nein. Hast du uyanık ama Ja, Herr Gebter ist da, also Herr Gebter. Polnarkoze. Ja, full narkoze mi? Ya. Kursenarkoze dedim ama uyanık yapamaz mıyız abi ya? Uyanık da yaparız. Okay, das ist eine schmerzhaft Untersuchung. Deshalb wir machen diese Untersuchung unter Spinalanästhesie oder Vollnarkos. Ja, Vollnarkos. wie benutzen oder wie einführen eine flexible Schlauch innen gelenk mit einer Kamera und wie zeigen alle innere Strukture Wand oder die Pathologie dann können wir eine Gewebeprobe entnehmen gegebenenfalls dann wir können kleine operative Eingriff durchführen. Nach der Untersuchung sollte die Patienten nicht allein bleiben und während und vor der vor der Untersuchung sollte die Patientin eine begleitet Person mitbringen. Weil die Patientin braucht nach der Untersuchung diese Person oder die Patientin sollte nicht allein Auto fahren oder zu Hause gehen. Deshalb braucht sie eine Begleitperson. Okay. Danke, Frau Kollegin. Das ist genug, ich glaube, ja. Aufklärung da alakalı hocam. Daha Biraz böyle oturmuş bir şey tanısanız iyi olur. Bu madem böyle bir faliniz var, bakmak da ebeninden abi hetenzi kursayt ya bir taşın. es handelt sich Christina Schmolonski eine 75-jährige Patientin geboren am 1.4.1950 1,65 groß 72 Kilogramm schwer. Sie stellte sich bei uns vor aufgrund seit 6 Monaten bewegungsabhängiger, stechender Kniegelenkschmerzen beidseitig mit Ausstrahlung in die Coxa. Sie berichtet, die Schmerzen seien sich beim Runtersteigen verschlechtert. Die Schmerzintensität wurde in Ruhe mit 6 von 10, beim Bewegung 8 bis 9, mit 8 bis 9 von 10 bewertet. Hat die Sie Patientin gegen diese Schmerzen eine Medikamente eingenommen? ja, sie sei deswegen beim Hausarzt gewesen. Hausarzt habe ihm Ibuprofen, Paracetamol und Salbe verschrieben. Jedoch hat die Therapie seit 6 Monaten nicht geholfen. Als Begleitsymptomen liegen Ödema, Überwarmung vor. Die Frage nach Hautverfärbung, Parästhesie, Unfall wurde verneint. Und die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Gewichtszunahme, 3 Kilogramm innerhalb von 3 Monaten, Obstipation dreimal in einer Woche. Insomnie wegen der Schmerzen. An Vorerkrankungen leidet sie an Hypercholesterinämie seit 10 Jahren. Dagegen nimmt sie Simvastatin 20 Milligramm abends ein. Hochwahrscheinlich leidet sie an Ulcus ventriculi. Gegebenenfalls nimmt sie Pantoprazol ein. Bei ihr wurde mit 8 Jahren eine Tonsillektomie durchgeführt. Zowie wegen Divertikulose wurde bei ihr eine Hemikolektomie vor 8 Jahren Divertikulitis, ja? durchgeführt. Divertikulitis. Divertikulitis ist ein akute Falle. Sie leidet an Divertikulose, Okay. glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, natürlich. Ich auch, ja. Sie ist Ex-Raucherin, vorher habe sie 20 Jahre lang ein Schachtel Zigaretten geraucht. Sie trinke ein bis zwei Flasche Bier wochentlich. Drogenkonsum wurde verneint. Sie ist verwitwet. Sie habe zwei gesunden Kinder. In der Familienanamnese fand sich bei der Vater hochwahrscheinlich wegen oder an Koronarherzkrankheit verstorben. Der Mutter ist vor 30 Jahren an Bronchialkarzinom verstorben. Die Schwester leidet an Ovarientumor. Der Bruder leidet an Kolonkarzinom. Sie ist vollständig geimpft. Sie treibt vorher habe sie regelmäßig Sport gemacht. Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Gonarthrose. Dafür spricht die Lokalisation der Schmerzen, Überwarmung, Ödem. Differentialdiagnostisch kommen lumbaler Bandscheibenvorfall, rheumatoide Arthritis, Gichtanfall in Betracht. Zur Diagnostik würde ich eine körperliche Untersuchung bei der Patientin durchführen. Im Rahmen der körperlichen Untersuchung würde ich zunächst die Vitalparameter erfassen. Anschließend würde ich den Patienten eine neurologische Untersuchung durchführen. Dabei würde ich Motorik, Sensibilität, Reflex sowie Gelenkseinschränkung überprüfen. Zur weiteren Abklärung würde ich eine Laboruntersuchungen durchführen, um Blutbild, Entzündungswerte, Rheumatoidfaktor zu bestimmen. Im nächsten Schritt würde ich apparative Diagnostik veranlassen. CT, Knie-Ultraschall, um eine Gelenkerguss auszuschließen. Ja, das war alles. Okay, könnte Sollte sie sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich zunächst Gewichtsreduktion, Krankengymnastik empfehlen und regelmäßige Bewegung empfehlen. Als medikamentöse Behandlung würde ich nicht-steroidale Antirheumatika verschreiben oder verabreichen. Und gegebenenfalls würde ich ein chirurgisches Konsil veranlassen, um ein Knie-Tap oder intraartikulare Injektion durchgeführt werden. Okay, könnten Sie bitte Kniesonographie aufklären? Kniesonographie, klassische Sonographie, das eine operative, bildgebende Methode. Wir können Weichgewebeteile und Knochen beurteilen mit Hilfe von Schallwelle. Wir tragen ein Gel auf die Haut. Danach nutzen wir Schallkopf. Das Gerät hat einen Schallkopf und einen Monitor. Schallkopf sendet Schallwelle und aufnimmt die Antwort, Gewebeantwort. Danach können wir im Monitor beurteilen. Das ist eine schmerzfreie Beurteilung. Es enthält keine Strahlung. Bei der Schwangerschaft können wir sicherlich nutzen. Nach der Untersuchung gibt es kein nach der Untersuchung kann Patientin wie Alltag leben. Wie lange dauert diese Untersuchung? Diese Untersuchung ist in der Regel dauert in der Regel 5 bis 10 Minuten. Und benötigt die Patientin eine spezielle Vorbereitung? Die Patientin benötigt keine spezielle Vorbereitung. Okay, gut. Wie würden Sie diese Patienten behandeln? Ich meine, stationär oder? Nach der Ergebnisse können wir entscheiden. Wenn Entzündungswerte nicht so erhöht, können wir ambulant behandeln. Okay. Und was empfehlen Sie dieser Patientin nach der Behandlung? Nach der Behandlung empfehle ich die Patientin Ernährungsberatung, Gewichtsreduktion, regelmäßige Bewegung und Krankengymnastik. Okay, und könnten Sie bitte Arthroskopie aufklären? Arthroskopie ist eine diagnostische Methode, mit der können wir Gelenk beurteilen. Zuerst sollten wir einen Schnitt machen. Kesi-Schnitt mi derler? Ja. Schnitt machen. Dann können wir die metale Instrumente durch den Schnitt einführen. Und das Gewebe können wir beurteilen. Es ist eine schmerzhafte Untersuchung. Deshalb geben wir örtliche Betäubung oder ganz Narkose. Patientin vor dem sollten vor der Untersuchung vorbereiten. Nüchtern, 8 Stunden nüchtern. Nach der Untersuchung braucht die Patientin oder der Patient eine Begleitung. Okay, Sie haben gesagt, dass als differenziell diagnostisch Gicht kommen, ja? Ja. Welche Unterschiede gibt es zwischen Gicht und Gonarthrose? Gichtanfall ist in der Regel plötzlich aufgetreten oder Gichtanfall trifft plötzlich auf und wir erwarten Ödema mehr als Gonarthros und in der Lokalisation ist auch ein unterschiedlicher Faktoren. Wir erwarten im großen Sehe Gichtanfall und wir können bei der Laboruntersuchung unterscheiden. eine Harnsäurestoffe zu bestimmen. Okay. Gut. Wir haben noch eine Minute, aber das ist genug, ich glaube, ja. Ja, hoffe. Gut. Haben Sie Röntgenaufnahme gesagt oder? Leider habe Bevor Röntgen, Sie ich. haben CT gesagt. Habe ich Ja. falsch verstanden, oder? Ja, Sie haben recht. CT und Verstanden. verstanden. Ja. Ja, Und warum Sie haben CT? Im Gonarthros, warum CT? Bevor Röntgen ja, ich erst? habe es vergessen, Herr Oberarzt. Entschuldigung. Ich bin neue. Dann MRT, CT ist, ja, wenn Trauma gibt, wenn ein möglicherweise ein Knochenbruch, dann können wir ein CT Ja, durchführen. Herr Oberst. Sagen. Wir lernen so viel bei Ihnen. Danke. Und noch eine Minute. Also könnten Sie bitte Röntgenaufnahme aufklären? Ja, Röntgen ist eine bildgebende diagnostische Methode, bei der können wir Gewebe und Organe mit Hilfe von Strahlung, Röntgenstrahlung beurteilen. Es enthält eine Röntgenstrahlung, aber es ist gering während der Untersuchung sollten Sie zum Beispiel Ketten oder Schmuck ablegen. Ja. Sie sollten vor der Untersuchung nicht vorbereiten und nach der Untersuchung, Sie können mal bir cümle bulmam lazım. Bir Alltag devrim diyor mu? Saçmalıyor. Naja, nach der Untersuchung kann der Patient ihr Alltag wie gewohnt fortsetzen. Wie gewohnt fortsetzen. Danke. Okay, also diese Untersuchung dauert, bla bla. Es ist Diese schmerzhaft. Untersuchung dauert nur wenig Minuten. Es ist schmerzfrei. Gut. Okay, gut. Sie haben gut gemacht. Danke. Ich danke Ihnen. Guten Abend, Herr Oberst. Wir haben eine neue Patientin aufgenommen und möchte ich mit Ihnen die Patientin vorstellen? Haben Sie ja kurz Zeit für mich? Ja, habe ich, bitteschön. Ja, es handelt sich um Christina Schumolinski. Sie ist 75 Jahre alt, 72 Kilogramm schwer, 1,85 Meter Kilogramm groß. Die Patientin stellte sich heute bei uns wegen seit 8 Monaten bestehender beidseitiger Kniegelenkschmerzen mit Ausstrahlung im Coxa vor. Im Coxa vor. Die Schmerzen sind plötzlich aufgetreten, aber im Verlauf der Zeit schlimmer geworden. Der Patientin zufolge sind die Schmerzen stechend. Des Weiteren klagt die Patientin über Ich kann nicht hören. Die Internetverbindung ist schlecht, oder? Evet, ben de duymadım hocam hiç. Komple gitti. Herr Erdem, sind Sie da? Şu anda sesim. Alo. Über Ödema. Bewegung Einschränkungen und Kolor in der Knie. Sie ist deswegen bei ihrem Hausarzt gewesen. Der Hausarzt hat Ibuprofen, Paracetamol und ein Salbe verschreiben. Die Einnahme von dieser Medikationen habe nicht Verbesserung gebracht. Die Schmerzen sind früher bei Belastung, aber seit ein Monat in Ruhe aufgetreten. Sie habe ähnliche Probleme früher nicht gehabt. Die Fragen nach Parästhesie, Hypästhesie, kraftlos wurden verneint. Die Geschichte von Unfall und Verletzung sind auffällig. Die Patientin berichtete über einen Gewichtszunahme von 3 Kilogramm innerhalb von 8 Monaten. Die vegetative Anamnese ist unauffällig auf Entschuldigung, die vegetative Anamnese ist die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Obstipation, ja. An Vorerkrankungen nannte sie seit 10 Jahren eine Hiperlipidemie, bestehende Hiperlipidemie. Sie nimmt dagegen Simvastatin 10 Milligramm einmal täglich. Außerdem nimmt sie Pantoprazol oder Pantoprazol. Pantoprazol. Pantoprazol wegen Magenschmerzen bei Bedarf ein. Vor 10 Jahren wurde bei der Patientin eine Tonsillektomie durchgeführt. Mit 10 Jahren wurde bei die Patientin wurde wurde der Patientin wegen eine Divertikulitis eine Kolektomie durchgeführt. Ist es richtig, Herr Okay. Okay. Reiseanamnese und Allergieanamnese sind unauffällig. In Bezug der Familienanamnese teilt sie mit der Vater am Myokardinfarktus verstorben ist. Die Mutter vor 30 Jahren an Bronchialkarzinoma verstorben. Nochmal bitte. Die Mutter ist vor 30 Jahren an Bronchialkarzinoma verstorben. Ja. Verstorben. Die Schwester hat Ovarialkarzinom, aber die Schwester ist an Ovarialkarzinom gestorben oder nicht gestorben? Gestorben oder lebt noch? Ja, ich Ich bin bin ja nicht nicht sicher, sicher. Herr Oberast. Okay. Ja, der Bruder hat eine Kolonkarzinom. Die Patient ist jetzt nicht Raucherin. Vor 10 Jahren die Patient mit dem Rauchen aufgehört, aber bevor hat sie vorher 20 Jahren ein Schachtel Zigarette geraucht. Sie trinkt ein Flasch Bier gelegentlich. Drogenkonsum wurde verneint. Sie ist vollständig geimpft. Sie treibt mehr Sport. Sie ist Lehrerin als Beruf. Sie ist verfit und lebt allein. und sie hat zwei Kinder, die Kinder sind gesund. Ich komme Verdacht auf Gonarthros aus. Nochmal bitte. Ich gehe vom Verdacht auf Ich gehe Gonarthros aus. von einem Verdacht. Einem Verdacht, Verdacht. Ich gehe von einem Verdacht. Ich gehe von einem Verdacht auf Gonarthros aus. Gonarthros aus. Da die Patient dafür typische Symptome ausweist. Die Patient leidet über Schwellungen, Schmerzen im Kniegelenk. Die Schmerzen ist plötzlich aufgetreten und im Verlauf Schmerzen sind, ja, Plural, genau. die Schmerzen sind plötzlich aufgetreten, aber im Verlauf der Zeit schlimmer geworden. Das spricht für Entschuldigung, das spricht für Gonarthros. Und Also diese Symptome sprechen für eine Gonarthrose. Plural, ja? Genau. diese Symptome Ja. sprechen für eine Gonarthrose. Okay, danke schön, Genau. Herr Aberas. Als Differentialdiagnose kommt man auch Arthritis, Rheumatoid Arthritis und Gicht in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich zunächst die Patienten Vitalparameter überwachen. Danach würde ich die Patienten körperliche untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob es Schwellungen, Farbveränderungen, offene Wunde, an Beine oder am Kniegelenk gibt. Darüber hinaus würde ich die Patienten Pulse abtasten. Außerdem würde ich den Patienten neurologischen Untersuchung. Bei der neurologischen Untersuchung achte ich darauf, ob Störungen der motorisch, sensorisch oder andere Funktionen vorliegen. Dann würde ich die Patienten eine Sonografie durchführen, um mögliche Gelenkprobleme auszuschließen. Danach würde ich den Patienten eine Arthroskopie durchführen. Neben körperliche Untersuchungen und Geräte Untersuchungen oder nicht Geräte. Apparative Apparative, Untersuchung, na ja ja. ja, apparative Untersuchungen wäre Labor Untersuchungen Symbol, umfassende Diagnostik zu gewährleisten. Dabei wurde ich Blutbild, Entzündung Parameter, CRP, BSG bestimmen lassen. Und würde ich eine ortopädische ama nein. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patienten stationäre aufnehmen, werde ich zunächst die Patienten einen venösen Zugang legen, dann würde ich die Patienten Flüssigkeit zuvor und Analgetika verabreichen. Dann würde ich die Patienten orthopädische Konsil anordnen, um die Therapie der Patienten zu optimieren. Nach der akuten Behandlung würde ich den Patienten Empfehlen, ja. empfehlen. Für Lebensveränderungen sind Lebensstilveränderungen, ja. Lebensstilveränderungen. Für Lebensstilveränderungen sind folgende Maßnahmen empfehlen oder schlagen. Gewicht Verlust, Nikotin Karenz, Alkol Karenz und Nikotinkarenz, also raucht die Patienten noch, oder? Ja. Sie haben recht, überrascht. Ja, die Patient hat den Zigaretten aufgehört. Ja. Ja, Ja. also sie ist Ex-Raucherin, ja? Ja, sie ist Ex-Raucherin, ja. Okay. Das war Herr Oberst. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich mit den geplanten Untersuchungen fortfahren. Okay, könnten Sie bitte MRT aufklären? Ja, MR, ich würde Ihnen MRT aufklären. MRT ist ein bildgebende Untersuchung mit der via die Organe Leber, Milz oder Knochen oder andere Gewebe beurteilen können. Die Untersuchung hilft uns Erkrankungen wie Entzündung, Ödeme, Tumora und andere Veränderungen zu erkennen. Vor der Untersuchung sollte der Patienten mindestens 6 Stunden nicht essen und trinken, die Bilder Qualität besser sichtbar werden. Die Bilder des Gewebe wird auf einem Monitor dargestellt. Der Patienten legen auf einem liegen und der liegen führt durch eine röhringeforme Kamera. In manchen Fällen wird ein Kontrastmittel verabreicht. Nach der die Untersuchung ist schmerzfrei und ungefährlich. Nach der Untersuchung sollte dem Patienten viel trinken, um die Kontrastmittel schnell auf dem Körper auszuscheiden. Vor den Untersuchungen sollte der Patient alle Metallgegenstände und Schmuck ablegen, um da diese die Bildqualität beeinträchtigen wird. Oder ich bin nicht sicher. In manchen Fällen können stattdessen andere körperliche Methode wie CT oder Sonografie durchführen. Aber es sind wenige Kontraindikationen, wenn die Patienten schwanger sind oder eine Kontrastmittelallergie oder Nierenversorge hat, müssen wir prüfen, ob diese Untersuchung möglich ist oder andere Untersuchung Ersatz werden kann. Ya, ich bin fertig. Hocam biraz saçmalamış olabilirim. Anlatmaya çalıştım ama grameri katlettik herhalde. Estağfurullah hocam. Hocam benim önerim 3 ya da 4 cümlelik kısa açıklama. Size izin vermezler bu kadar hani işte Öyle onun mi? yerine bunu yani mesela O zaman yumuşak beylik dokuları ve cümleleri. iç organların işte tümör, kanama ve dışlamak için kullanılır. Bir magnet yardımıyla bir rörenin içinde işte metal objeleri çıkarılır öncesinde. Yeterli diye düşünüyorum. Abiler ne düşünür bilmiyorum ama. Ya 2 dakika, 3 dakika konuşmaya kesinlikle izin vermezler. 3 cümle, bence hepsine 3-4 cümle belirleyin. Bunlar üzerinden gidin Zaten derim ben. aslında şöyle bir 2 sayfa beylik cümleler yazdım yani. İşte bu metalleri çıkartmak, işte kontraindikasyonlar, hamiledir, bilmem Ya bu odurdu. soru gelirse bunlara cevap verilebilir ama magnetik rezonans tomografi nedir? İşte yani yumuşak dokuları ve işte iç organlardaki tümör kanama için özellikle kullanılır. Magnet yardımıyla işte çekirdek. Felden, Aynen. Bir de bir şey daha vardı. İki şeyin yardımıyla yapılırdı. Aynen yani işte yoksa biraz hani uzun olması tabii ki Emate yani. Berut ben de kullanıyordum ya. Berut muydu? Ama bakmam lazım tekrar. Midden magnetismus diyoruz hocam. Yani şöyle